gut gebrüht. Was siehst du? Was machst du am Mittwoch? Am Mittwoch sehe ich immer Radio. Zwischen 23 und 24 Uhr kommt die Bermuda von Poker Radio. Das ziehe ich mir. Da habe ich Energie. Da habe ich Bier. Von Kühle. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn heute nicht der 13.11. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und neben mir sitzt der Thorsten von Glück umsonst. Guten Abend. Hallo. Ja, warum du hier bist, das wissen eigentlich nur mir zwei und der Mike von der schönen Mosel. Nämlich deine Gitarre ist auf verworrenen Wegen bei mir gelandet. Ja. Jetzt frage ich mich, warum brauchst du keine Gitarre als Gitarrist? Ich habe zwei. Ach so. Ah, verstehe. Ja. Dann kann ich die also behalten. Kannst du auch behalten, ja. Wenn die andere kaputt geht, werde ich auf dich zurückgreifen. Ah ja, alles klar. Ja, ich verlange dann natürlich eine Verwahrungsgebühr. Ja, aber auch neue Seiten drauf machen, ne? Ja, genau. Von wegen. Ja, das war gerade eben Kackschlacht. Eine Band, die ich am Wochenende gesehen habe, die waren zusammen mit Schmutzstaffel, Rattenkönig und Mülheim Asozial auf Tour gewesen. Und haben, glaube ich, das letzte Konzert war... letztes Wochenende in Köln. Und es war sehr erfrischend, wieder geradlinigen Deutschpunk, ohne dass es halt irgendwie so klischeehaft war. Also man kann es nur sagen, wenn man selber dabei ist. Der Name ist geil. Aber der Name ist geil, ja. Die Musik finde ich nicht so geil, aber der Name ist geil. Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Band, die heißen Schmutzstaffel aus Hannover. Nicht. Wo ich mach Vertrag und Segelschuh, meine weitere Stimme für die CDU. Ja, Schmutzstaffel. So, Thorsten, jetzt kommen wir mal zu deiner Band Glück umsonst. Da habe ich ja schon lange nichts mehr von gehört. Gibt's sie eigentlich noch? Ja, klar, gibt's sie noch. Ja. Wir also haben dieses Jahr zweimal sogar gespielt. Ehrlich, zweimal? Ja. Wahnsinn, wo denn? Nee, eigentlich dreimal. Jetzt muss ich überlegen, einmal im Sonic Ballroom, ich weiß aber nicht mehr wann, irgendwann im Sommer. Und natürlich beim Mosel Mike auf dem Geburtstag. In Leiven. Ja. Ja. Ja. Das muss man nicht dabei sagen, dass das in Leiven ist, oder? Ja, genau. Ja, habt ihr auch irgendwie was Neues geplant? Weil die letzte Platte ist ja schon so 2 Jahre her, ne? Ja. Ja, wir haben eigentlich was Neues geplant. Wir wollten auch schon vor längerer Zeit damit angefangen haben, das aufzunehmen, aber das hat es alles nur in Demoform gegeben und das ist jetzt natürlich, weil mein Computer wieder kaputt gegangen ist, auch weg. Aber ist ja, das hat man ja im Kopf. Ne? Ja, das ist ja so irgendwie so, wie nennt man das, Darwin'sche Gesetz, ne? Nee, das nee, das heißt anders. Ne, irgendwie, dass sich da was ausmändelt irgendwie so. Nee, das heißt anders. Ich komme aber nicht, ich weiß, wie es heißt normalerweise, aber ich bin auch nervös hier, weil es so hoch ist hier. Survival ist auf der... Ich bin immer, der Blick aus dem Fenster hat mich immer noch... Ja, ja, die höchste Punkrock-Sendung Deutschlands. Hier. Ja, ekelhaft. Ja. Ja, also eure Demos sind also alle verloren gegangen durch den Festplattencrash und Backups gibt's auch keine. Nee. Aber die Texte hast du hoffentlich noch im Kopf. Ja. Ja. Also ja, der Holger, der Schlagzeuger hat das auch noch alles auf CD, glaube ich, oder auch irgendwo, keine Ahnung, was. Also das ist nicht das Problem. Nee. Wann kann man damit rechnen? Ja, dieses oder nächstes Jahr. Ja, das sollte ja eigentlich schon längst fertig sein alles, aber das geht nicht immer. Ja. Manchmal hat man keine Zeit, keine Lust. Ja. Hast du jetzt auch nichts Neues dabei? Nee. Ja, das ist gut. Dann spielen wir einfach mal ein altes Lied von euch. Na, Ratte zum Beispiel. Ja. Von der Keller Modelleisenbahn. Oder? Ja. Ja. Kennst du das Lied noch? Ja, kenne ich noch. Ja. So. Das waren Glück umsonst. Und immer noch der Thorsten neben mir im Pogo-Radio im Bermuda-Funk auf 105,4 oder 89,6. Und warte mal, habe ich den Regler richtig aufgezogen? Ja, ja, jetzt höre ich mich wieder richtig gut. Ja, und was ich jetzt letztes Wochenende erfahren habe, es gibt ja inzwischen Pille für den Mann. Ja? Habe ich gar nicht gewusst. Haben sie mir erzählt, irgendwie im Suff, dass sowas gäbe. Gab es aber vorher auch schon, oder? Aber andere. Nee, also Antibabypille meine ich jetzt. Ach so. Also jetzt nicht die blaue. Ja, ja. Ja. Pff, ja. Ja. Hast, stimmt das oder kenne ich mich da aus? Keine Ahnung. Ja, und jetzt. Ich habe auch kein Fernsehen. Gerade eben ist mir das deshalb wieder eingefallen, weil ich mich immer so lustig gemacht habe über die Leute, die Wasser aus Plastikflaschen kaufen. Oder überhaupt Flaschen oder überhaupt Wasser kaufen, weil das kommt ja aus der Leitung. Und ja, aber da brauchen wir es ja nicht aus der Verpackung. Hier kannst du es auch gar nicht saufen, oder? Musst du da irgendwie eine halbe Stunde vorher laufen lassen oder so. Wieso? Hat mir auch mal jemand erzählt. Ja? Ja, wegen den alten Rohren oder so. Nee, muss kann man erstmal eine halbe Stunde laufen lassen. Aber ich sauf das auch immer durch. Ja, ja. Das lässt man so ein bisschen so laufen, so. So aber du hast ja keinen Sprudel drin dann. 2 Liter runterlaufen lassen und dann. Ja, Sprudel hat man keinen drin. Naja. Das stimmt. Nee, auf jeden Fall habe ich mich halt über die Typen lustig gemacht. Ja, ich habe mich über die Typen lustig gemacht. Aus dem Grund, weil ja diese PET-Flaschen, die haben ja so einen Weichmacher drin, davon wird man impotent oder da wird man irgendwie steril. Ja? Ja. Uff. Haben sie irgendwie rausgefunden, Wissenschaftler. Und jetzt ist mir deshalb ja alles raus, ne? Gerade eingefallen, weil ich ja hier das Bier aus den PET-Flaschen trinke. Ja. Wo ja auch Weichmacher drin ist. Und da ist ja noch Alkohol, der löst es vielleicht noch besser raus als Sprudelwasser. Ja, egal, ne? Da spart man sich die Pille von Mann. Ja. Ja, und du trinkst ja Dosenbier. Ja, da kann gar nichts passieren. Ja, das stimmt. Das ist viel sicherer. Warum Dosenbier? Ich meine, das ist doch total out. Ja, aber ist billig. Ach so. Ja. Was ist denn das? Aber das ist ja vom Rewe das. Ach so. Das 5,0. Ja. Das Rote. Das Rote, ja. Das Rote schmeckt besser als das Schwarze. Ach, das gibt's auch noch. Ja, mit Dosen kenne ich mich gar nicht mehr aus, weil mit dem Dosenpfand, da habe ich dann irgendwie dann umgesattelt. Wieso, hast du doch hier bei deinem Karlskrona auch. Stimmt, da habe ich auch Dosen. Dasselbe. Da habe ich ja genauso viel Pfand drauf, ne? Aber die gehen mir halt nicht so kaputt. Bei Dosen muss ich immer am Schluss muss ich sie zusammendrücken. Und dann passen sie nicht mehr an den Automat. Ja, du musst ja nur die Stelle mit dem Strichcode nicht platt drücken. Ach so. Wenn die gerade bleibt, dann flutscht die auch so durch. Stimmt. Ja. Ich trinkst du eigentlich noch Flaschenbier, also Glasflaschenbier? Ja, klar. Auch zu Hause? Ja, auch zu Hause, ja. Den mache ich gar nicht mehr. Doch, ich habe ja einen Kiosk unten im Erdgeschoss. Ja, aber das ist ja nur jetzt so Notlösung, oder? Nee, das ist aber eine alltägliche Notlösung. Ja, klar. Die letzten 2 sind immer aus Glas dann, ne? Nee, eigentlich andersrum. Ich trinke dann immer erst Glas, weil die gut schmecken und danach ist das scheißegal. Ne, man kann ja erst das weniger leckere, rare trinken. Ja. Und danach das Glasflaschenbier so als i-Tüpfelchen dann. Ach so. Wenn es eh schon läuft. Ja, das so. Prost. Ja. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir spielen jetzt was vom Rattenkönig. Eine Band aus, glaube die kommen aus Osnabrück. Ich habe mir das irgendwie da aufgeschrieben, aber da steht es nicht mal drin. Auch eine sehr langweilige Stadt, oder? Oder aus Osnabrück, irgendwie so ähnlich, ja. Osnabrück war ich einmal gewesen. Und? War schön. Ja, nur Bahnhof gesehen eigentlich. Ich glaube, das ist eine ziemlich langweilige Stadt. Ja, Rattenkönig. Scheiße! Bundesland, Bundesland! Bombe, Hamilton, Charles! Rechtsfaschisten. Deutschland in die Fresse pissen. Und sind euer bester Freund. Auf Bodens alle Hirn gefreut. Und in Tat und Bürgerwut. Einmal Schutz und reines Blut. Bitte ist der rechte Rat. Wir legen ein und reißt das Rad. Deutschland, du Scheiße. Baut die Mauern wieder auf. Deutschland, du Scheiße. Du lass die Deutschen nie mehr raus. Deutschland, du Scheiße. Ich glaube, das war die Band, wo nur zwei Leute gespielt haben. Aber ich habe das an dem Abend nicht mehr so richtig auf die Reihe gekriegt, wer da was gemacht hat. Ja. Was wollte ich noch irgendwas sagen? Ich wollte fragen, ob du bringst du jeden Tag Pfand weg? Also die Plastikflaschen bringe ich auf jeden Fall weg, weil das ist immer ein ganz großes Kino, wenn da irgendwie, da steckst du ein paar Dinger rein und dann kommt dann irgendwie 2,50 Euro oder sowas raus. Ja, du kannst direkt aber, neu, du verdienst ja quasi Geld. Ja, naja, das ist mehr oder weniger wie so ein Sparbuch, ne? Aber jetzt so die Glasflaschen, die lasse ich doch gern den Sammlern. Hat auch keinen Balkon, ne? Ja, ich habe keinen Balkon. Also dich nicht da vorne in diesen Durchgang stellen? Nee, ich stelle es immer vor die Haustür. Da die holen kommt immer einer weg. Vorbei, ja. Ja. Weil, ja, überleg mal, ne? 5 Flaschen sind 40 Cent. Ja. 10 sind 80 Cent. 10 Flaschen ist ganz schön viel. Aber wenig Geld dann zurück dafür. Ja, genau. Also, wenn du dann 10 Dosen trinkst, und dann 2,50 Euro. Und in Supermärkten meines Vertrauens, wo ich halt immer hingehe, da kann man keine Pfandflaschen reinstecken. Ne? Also kannst du bloß diese PET-Sachen reinstecken. Ja, das die kommen verkaufen erschwerende auch nichts anderes. Ja, es kommt noch erschwerende zu. Aber da gibt es auch, du meinst jetzt Lidl, ne? Wahrscheinlich. Und Aldi, ja. Lidl und Aldi. Aber das Lidl-Bier ist besser als das vom Aldi. Ja? Ja. Die haben auch manchmal Glasflaschen mit diesem komischen... Du bist also mehr der Lidl-Typ. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, es kommt halt immer drauf an, wo man am nächsten wohnt, ne? Ja, Lidl ist ja überall. Ja, Aldi auch. Aber weniger. Ja, sind aber alles beide ganz schlechte Marken, ne? Darf man eigentlich gar nicht unterstützen. Ne, wenn man Mensch mit Gewissen ist. Wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ah nee, jetzt gehe ich auch nicht mehr hin. Nee, am besten er geht zum Kiosk, ne? Und unterstützt den Einzelhandel. Ja, die Selbstständigen. Genau. Die morgens bis nachts offen haben. Also letztens, Samstag, glaube ich, um 3 Uhr waren wir dann daheim und da war immer noch der Kiosk unten im Erdgeschoss offen. Weil, also muss offen gehabt haben, weil wir haben nämlich nächsten Morgen noch die halbvollen Flaschen hier stehen gehabt vom Kiosk. Ja. Ja. Ja, bei mir, ich habe 2. Der eine, der hat nur bis 9 auf oder so, das ist ja nix. Nee. Und der andere bis 11. Der ist aber schon 150 Meter weiter. Dann könnte ich höchstens noch bis zum Klotwigplatz latschen. Aber das sind nur in Ausnahmefällen. Der hat aber auch, glaube ich, die haben immer auf. Immer. Ja, ja. Ja, genau, der 24-Stunden-Kiosk am Klotwigplatz. Kenne ich. Ja, ob der jetzt 24 Stunden, weiß ich nicht. Steht auf jeden Fall müssen die massig Kohle dran verdienen, weil die ja auch immer super gelaunt sind da. Ja, die sind ja, die da drin arbeiten, die sind ja nicht die Chefs, ne? Die sind ja mehr oder weniger nur die Angestellten. Also. Soweit habe ich das schon mitgekriegt, ja. Ja, sind aber trotzdem gut drauf. Ja, Rattenkönig waren gerade eben von ihrer Platte Bahnhofsvorplatz im Herzen. Das ist, kann man sich auch kostenlos runterladen oder kann man sogar Geld bezahlen, irgendwie bei Bandcamp. Kann ich zum Beispiel euch auch empfehlen, dass ihr halt keine CD mehr macht, sondern euer Zeug bei Bandcamp hochladet, zum Beispiel. Ja. Da habt ihr halt den Vorteil, dass ihr halt keine CDs habt, die ihr nicht verkaufen könnt. Ja gut, das ist ja unser Problem, wäre es dann ja nicht, dass wir dann vom Label, der hat die Kartons ja zu Hause rumstehen. Ja, der hat die Kartons zu Hause rumstehen und hat es letztens irgendwie kilopreismäßig irgendwie bei eBay verschachert. Ja? Ja, du meinst Nebula 5. Da waren wir zu einer Aktion gewesen, ne? Subwix. Subwix, war ja, das nicht Nebula 5? Nee, waren beide. Aber waren beide, ja. Auf jeden Fall haben die irgendwann mal so eine Aktion gemacht und haben alles, beide eine Garage alles, gemietet, alles rausgehauen, alle, ne? Irgendwie kilopreismäßig ihre ganzen CDs, weil sie es nicht mehr sehen konnten. Dann haben aber die aber immer noch zu Hause rumstehen. Ja, wahrscheinlich, weil es keiner wollte für 1 Euro. Ja, ein Kilo ist ja auch dann, Versand ist zu teuer wahrscheinlich. Ihr müsst Pfand drauf machen auf die CDs. Dann lohnt sich's. Obwohl, das funktioniert nicht. Die kann man nicht in die Automaten stecken. Dann müsst ihr solche Codes drauf machen. Ja. Und rund. Und rund, ja. Und rund, damit sie reinpassen. Oder schmal. Ja. So wie genau. So, geht auch. Ja, keine Ahnung. Mit den CDs ja so eine Sache, ne? Ja, es ist halt eine also ich kaufe mir selber keine CDs. Ja, merkst du das? Das ja. Ist es. Das ist halt so eine Brückentechnologie. Die war halt mal irgendwie in den 90ern, waren die halt total angesagt und der letzte Scheiß und überhaupt. Und CDs hat dann jeder gemacht, weil es plötzlich preiswert war ohne Ende. Aber es ist halt vorbei. Ja, so eine Schallplatte fände ich ja geil. Aber ja, das ist ja auch nur wieder was zum Angucken, weißt du, oder ins Regal zu stellen. So. Ja. Ich habe auch ein paar Schallplatten und dann. Aber wenn du dir so eine komische, irgendwie so eine Punk-Schallplatte drauflegst, machst du die an, dann setz ich hin. Ja, dann kannst du wieder umdrehen. Nicht mal eine Zigarette bei rauchen, dann kannst du wieder aufstehen und die umdrehen. Ja. Das ist für manche halt so ein bisschen so ein kleiner Gottesdienst, ne? Ja, unser Bassist ist ja auch so ein Sammler, der hat ja die ganze Bude voll mit allem. Ja. Aber, ne. Nee. Oh, ist auch viel zu teuer. Also macht es am besten so und versauft die Kohle, ne, die er da spart. Mhm. Ich glaube, das ist die bessere Entscheidung. Ja. Und dann müsst ihr auch nicht warten, bis eigentlich alles fertig ist, sondern dann so Stück für Stück einfach mal alles hochladen. Ja. Und dann meldest du dich wieder bei Facebook an und dann und dann machst du ein bisschen virale Werbung. Ja, bei Facebook, da wird man doch jetzt abgehört alles. Und das, ach so, ja, stimmt. Da kriegt dann die NSA mit, dass er eine neue Platte raus hat und dann ist der Käse gegessen. Ja. Nee, das wollen wir ja auch nicht haben. Nee. Ja. Ich finde das ja eigentlich ganz lustig mit diesem NSA-Gedöns. Ja, warum? Ja, jetzt auf einmal fällt denen auf, dass hier irgendwelche Leute irgendwen abhören. Ist doch, mein Gott. Ja, man hat es ja immer geahnt, aber nicht so in dem Ausmaß und halt auch nicht irgendwie gewusst, dass es wirklich so ist. Sondern es war ja mehr so Verschwörungstheorie-mäßig, weil sich ja irgendwie auch keiner vorstellen kann, dass man diese Masse an Informationen überhaupt verarbeiten kann. Ach, ja, ob die das jetzt wirklich verarbeiten, weiß ich nicht. Vielleicht bei der Oma. Ja, ich meine, dafür sammelt man es ja, dass man sie verarbeitet. Ja, ich meine... Ich meine, der DDR hat ja auch funktioniert. Wenn die ja damit... So, das ist ja, wenn du mit diesem Terrorismus-Argument kommen, ja. Dann, so viel Terrorismus kann es ja überhaupt gar nicht geben, wenn die so viel Zeit dazu haben, ja. Meine Telefongespräche abzuhören, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Da muss denen ja schon ziemlich langweilig sein. Das muss schon ziemlich langweilig sein, wenn du bei einem Politiker die Telefongespräche abhörst. Ja, das wahrscheinlich auch, ja. Ja. Also. Das Beste ist, immer im Dialekt reden. Das. Weil der braucht ja die NSA, braucht dann für jeden Dialekt braucht seinen eigenen Übersetzer. Ach so. Ja, mir ist das ziemlich scheißegal, die können mir von mir den ganzen Tag zuhören. Also. Ja, dann kannst du dich ja bei Facebook wieder anmelden. Ja, wir haben ja eine Bandseite, habe ich ja da gemacht wohl, aber. Ja, aber geht keiner drauf. Weiß ich aber, nicht, ich habe da selber schon. Dann kann ich dir aber eins sagen, da brauchst du auch keine 500 CDs pressen lassen, weil die kauft dann auch keine Sau. Ja, ja, ja, ich lasse die ja sowieso nicht pressen. Ach so. Ich will das ja nur machen, wenn ich es nicht bezahlen muss. Ach so, verstehe. Das ist halt ein anderer, der Idiot ist. Aber dann hätte ich ein schlechtes Gewissen dem gegenüber. Nö. Nee? Nö. Es ist ja seine freie Entscheidung, dass er das macht. Ja, klar, natürlich. Und wenn er es gerne macht und es machen möchte, oder das dann bitte. Ja. Wer ist denn das eigentlich, dieser Subwix-Mensch? Der Chrissy. Der Chrissy. Ja, der Chrissy. Das ist halt der Chrissy. Wo kommt der her? Stuttgart. Oder? Keine Ahnung. Ich frage ja doch, dich. Doch, doch. Ja, doch, klar. Wir ich haben den auf jeden dich. Fall mal da abgeholt ja. Irgendwann mal. Ach so. Sonst weiß ich eigentlich nicht viel ja, über den. Ja, wenn der gerade zuhört, vielleicht hat er ja Skype. Und dann können wir mal zusammen eine Sendung über Skype machen. Es wäre mal interessant, seinen Standpunkt zu hören. Wieso er sowas macht. Nein, ich glaube. Oder dann, sowas nicht mehr macht. Das ist Idealismus bei ihm, glaube ich. Ach so. Verstehe. Ja. War das das richtige Wort? Ja, ja. Okay. Ja, jetzt kommen wir zu der nächsten Band. Die heißen Sickerschacht. Und zwar, der Gitarrist hat mich angeschrieben, er würde doch gerne die alte Sendung nochmal hören, wo die Band vorgestellt worden ist. Das war ungefähr vor 2 Jahren. Und hat er sich tierisch gefreut, dass wir damals seinen Song gespielt haben. Und weil er sich so tierisch gefreut hat, habe ich mir gedacht, spielen wir es doch gerade nochmal. Da freut er sich nochmal. Ja, das war die Band Sickerschacht. Jetzt sind wir hier wieder bei Pogo Radio im Bermuda-Funk auf 105,4 oder 89,6. Oder live im Stream montags immer bei punkrockersradio.de. Und neben mir hockt immer noch der Thorsten von Glück umsonst. Ich habe mal vor der Sendung, habe ich die letzte Sendung vor 2 Jahren nicht mehr wieder angehört, aber ich habe mal die Kommentare dazu gelesen. Und da haben sie alle irgendwie bemängelt, also alle war da, glaube ich, der Lux war der Redelsführer. Einer war das. Ja, genau. Einer. Dass du so ein bisschen so schlaftablettenmäßig unterwegs bist, dass ich dir vorher vielleicht so einen Energietrink hätte geben sollen. Und ich merke gerade, dass es gerade wieder in diese Richtung geht. Mhm. Ja. Hast du dir irgendwelche Gedanken gemacht, bevor du hergekommen bist? Nee. Nee, gar nicht, ne? Ich sage ja immer, die Sendung steht und fällt mit den Gästen, ne? Und manchmal hat man halt so Leute, die halt so komplett geil drauf sind und die Hosen runterlassen und halt wirklich so wie am Fließband labern und das ist halt richtig geil. Und ich habe jetzt gerade so das Gefühl, du bist gerade so ein bisschen gemütlich unterwegs. Vielleicht langweilst du mich einfach nur. Ach so, vielleicht. Das kann natürlich auch sein. Ja, klar, aber du bist ja die Show. Ach so. Ja. Vielleicht liegt es ja immer noch an der Höhe. Ehrlich, meinst du wirklich? Nee, ich habe ja jetzt nicht mal aus dem Fenster geguckt. Ja, also. Aber schieb's nicht immer auf die Höhe. Es kommt nicht auf die Größe an, weißt du ja. Und da hat der Lux sich so drüber, ja. Ja, genau. Weil der ja irgendwie auch irgendwie in diesem Label-Konglomerat mit drin gesteckt ist, ne? Ja, dahinter, ich weiß nur, dass der Veröffentlichung stand. Ja, ob der was mit der Veröffentlichung. Der hat auch so ein Label gehabt, irgendwie, ne? Lux Good Records und sowas. Ja. Ja, ich kenne mich da mit diesen Labelgedöns dann nicht so. Ja. Bin da nicht so. Ja. Aber ich weiß nur, dass der die kennt. Ja. Ja, und der meckert halt gerne, ne? Glaube ich. Ja, klar, mache ich auch gern. Hörst du ja gerade. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Obwohl er ist. Ich fand das ja eigentlich sehr lustig. Ist das jetzt eigentlich fies jetzt? Oder? Nee, sag's ruhig. Wenn er jetzt sag's ruhig. Große Amerika, nein, Kanada-Auswanderung ja. Angekündigt. Hat er auch gemacht. Ja, ja, ja. Das ging ja sehr schnell, ne? Hat er schön heimlich gemacht eigentlich, ne? Ja, Auf einmal war er weg. Ja, ne? Sagen wir so, ich habe halt keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt, irgendwie eine Zeit lang. Und plötzlich habe ich erfahren, dass er dann in Vancouver rumhängt. In so einer Kellerwohnung. Ein Keller, hat er nichts von erzählt. Doch. Ich weiß, der hat auf irgendwelche Kinder aufgepasst. Ja. Aber nicht im Keller, sondern da hat er gewohnt. Ja. Da gab es heute im Real so ein Buch gesehen. Ja. Da war doch auch so eine, die in so einem Keller gewohnt hat. Die Natascha Kampusch. Genau. Ja. Ich habe überlegt, ob ich mir das Buch kaufe, aber ich habe eine sehr kurze überlegt, da habe ich es mir nicht gekauft. Ja. Und, aus dem Leben des Thorsten K. Ja, ich wohne aber nicht im Keller, ich wohne im 3. Stock. Ja. Das ist von hier aus gesehen wie ein Keller. Gar ja, ist ja, ja Keller, Keller für ja. Dich, ja. Genau. Wahrscheinlich habt ihr so viele Kellergeschosse hier. Ja, haben wir, ja. Stimmt. Nur drei? Ja. Ist auch ein bisschen... Bisschen wenig? Ja. Ich bin bisher nur bis zum ersten... Hast du keine Angst, dass das Haus umkippt, wenn das nur so wenig in der Erde ist, bei Wind? Irgendwie... Nee, habe ich keine Angst. Nee. Nee. Ja, kann ja sein. Nee, jetzt habe ich... Den Faden verloren? Ich habe den Faden verloren. Ja. Was war mit dem Lux, ne? Ich wollte jetzt über den Lux ablästern. Ja, mach mal. Nee, eigentlich ist er nicht... Ich soll ihn ja immer erwähnen, überall. Ja, nee, also auf jeden Fall war er halt in Vancouver. Da haben wir auch ein Interview miteinander gemacht. Von Vancouver aus mit über Skype. Und, das habe ich sogar gehört, glaube ich. Und da war ich noch guter Dinge. Und irgendwann später habe ich dann erfahren, dass es da diese letzte Kohle dann irgendwie auf den Kopf gehauen hat, indem er sich da mit seinem Auto also dann quer durch die USA gereist und hat sich alles Mögliche angeguckt. Und bis zum letzten Dollar Cent hat er dann irgendwie, hat es dann noch geschafft, irgendwie nach Deutschland zu kommen. Und nach München. Und dann ist er jetzt, nee, er wollte auch fast noch schon nach Köln ziehen. Und ich hätte ihn vielleicht sogar schon dazu überredet, nach Köln zu ziehen. Wäre vielleicht richtig geil geworden. Aber dann war ich selber so im Stress irgendwie und konnte mich nicht wirklich um so sozialpädagogisch um ihn kümmern. Sonst hätte ich den ein bisschen so am Schopfer gepackt und hätte gesagt, er soll herziehen. Aber dann ist auch wieder so ein bisschen so der Faden gerissen. Und plötzlich erfahre ich, dass er nach München gezogen ist. Die hässlichste Stadt Deutschlands. Ja. Ja. Jetzt wohnt er dort. Naja. Er muss ja jeder selber wissen, ne? Ja, muss jeder selber wissen. Ich denke mal, der macht sein Ding. Boah. Na, was machst du eigentlich so? Gar nichts. Gar nichts, arbeitslos. Ja. Ja, bin ich ja auch. Ja. Bist gar nicht so schlecht, oder? Ja. Also bis jetzt. Ja. Ja, okay, wenn man um 7:45 einen Termin beim Arbeitsamt hat, das ist natürlich ein bisschen... Ja, meiner war heute... Bin ich ein bisschen menschenverachtend. Ja, meiner war um 11.30 Uhr. 11.30 Uhr. Ja, klar. Mein letzter war um 11 Uhr. Aber den habe ich natürlich zu spät gekommen. Ja. Ja, das ist schlecht. Ja, also in Sachen Arbeitsamt, da kenne ich mich gut aus. Heißt zum Beispiel jetzt Arbeitsagentur, nicht mehr Arbeitsamt. Ja, was ist das denn jetzt? Arbeitsagentur, Jobcenter, ist das dasselbe? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht so genau. Ich werde meine Fallmanagerin, ja, werde ich da mal demnächst fragen, was das ist. Ja, frag sie mal. Warum die dich als Kunde bezeichnet, nicht als Patient? Nee, Untergebener wäre eigentlich besser, oder? Mhm. Patient ist ja auch Quatsch, die hilft mir ja nicht. Ja, du lässt dir halt auch nicht helfen. Ja, von der nicht. Ja, aber Kunde ist gut, ne? Ja. Das ist ja ein Euphemismus. Was ist denn das? Wenn man was Beschissenes mit einem netten Wort umschreibt. Ach so, ja. Verstehe. Ja, ich, manchmal, ich habe auch schon mal ein Buch gelesen oder so. Das, wenn du so im Knast hockst und die Knastwärter sagen zu dir Kunde anstatt Insasse. Ja. Gibt's vielleicht, ne? Vielleicht darf man gar nicht mehr Insasse sagen, wenn man Vollzugsbeamter ist. Da gibt's bestimmt auch irgendwie bestimmte Wörter, die man nicht benutzen darf. Müsste ich mal einen fragen, der sich damit auskennt? Da fällt mir ein, ich bin am nächsten Donnerstag, bin ich, oder Mittwoch, weiß ich gar nicht mehr, Donnerstag, bin ich beim Jan Böhmermann in der Show eingeladen. Also nicht als Gast, sondern als Zuschauer. Ja, was ist das für eine Show? Das ist so eine, läuft auf Neo, ZDF Neo. Mhm. Und ist hier um die Ecke, wird das produziert und da habe ich halt zwei Karten gewonnen oder gekriegt. Und was ist das? Ja, wer es nicht kennt, den brauchst du auch nicht interessieren. Das ist halt irgendwie so ein Kasper, der halt irgendwie witzige Sachen macht und ich will mir das halt mal angucken, wie das alles so läuft. Deshalb habe ich mir gedacht, ich habe genug Zeit, ich habe genug Tagesfreizeit, genauso wie du. Ja. Und die muss man halt auch dementsprechend füllen. Ja. Und dann muss man sich halt ein paar Sachen einfallen lassen, ne? Kann man das, ist, achso, das kommt ja dann im Fernsehen, ne? Genau. Das kann ich mir natürlich nicht angucken. Vielleicht sieht man mich sogar, wie ich da irgendwie dann klatsch. Oder lach. Das wäre natürlich geil. Wenn er einen Witz reißt. Ja. Kommt, aber kann man da, vielleicht stellt das jemand bei YouTube rein. Diese, ja. Dann könnte ich mir das angucken. Kannst du bei ihm auf der Seite dann angucken. Bei janböhmermann.de kann man sich das dann angucken. Mhm. Und der Doof kommt auch mit, der Sänger von... Der Doof. Ja, von habe ich jetzt den Namen vergessen? Weiß seine Band. Dean Dirk. Puh, sagt er was? Nee. Sagt nichts. Nee. Ja, auf jeden Fall der Sänger, der geht mit. Und dann gucken wir uns das mal an. Und ich bin mir ganz sicher, er findet das alles nicht witzig und findet das alles total schrecklich. Unser Bassist, der war auch oft im Fernsehen. Ja? Ja, ja, früher mal. Der hat dann immer so, der hat so bei so ihr Barbara Salisch oder so irgendwie sowas, sowas ähnlich, ich weiß nicht, wie die ganzen Kacksendungen heißen. Da war der schon. Ja, und die rufen heute noch bei dem an. Als was? Als Statist? Nee, als ja, ich glaube, der musste mal irgendwie bei so einer Gerichtssendung so ein Zeuge machen. So ein Junkie spielen, ja. Der von seinem Vater immer verprügelt wird oder sowas. Ja. So, das hat er mal erzählt und dann war er noch bei irgendwas anderem, keine Ahnung. Aber die rufen den heute teilweise noch an, ob er nochmal ja. Für 50 Euro sich da prostituiert macht, ja. Da ja. Für die, ja. Jo. Ja, in Köln gibt's ja öfter so Leute, die sowas machen, ne? Der Bernie war ja auch schon öfters bei Frauentauschen sowas. Ah ja, ja. Ja. Wir machen jetzt musikalisch weiter mit Mülheim Asozial und das ist der heiße Scheiß im Moment und da lassen wir das Bier, Lied laufen, nicht das Bier laufen, sondern das Lied laufen, Bier gegen Bullen und Deutschland. Es gibt doch nichts Unästhetischeres als einen Polizisten. Finden Sie nicht auch? Ja. Ja. Pissen gehen kann ich, ne? Aber nicht abziehen, oder nein. Was? Ja, es ist halt ein bisschen verwinkelt da in der Wohnung. Also meistens ist ja der Klokasten hinter dem Klo. Ne? Ja, ja, ja. Ja, und das ist halt, das ist so eine kleine, ne, muss man halt so ein bisschen drunter greifen und dann. Geht also, das ist in diesem Separé. Ja, da wo die, wo, ja, genau, da einfach mal ins dunkle Loch die Hand reinstecken. Ja. Und fühlen. Da ist die Spülung. Haben bisher alle gefunden. Du bist der Erste, der es nicht findet. Ja. Ja. Ist mir egal. Ja. Jetzt helfen wir noch mal ein bisschen. Lass mich doch nicht so hängen. Darum kratzt du dir so im Auge rum. Weil es juckt. Okay. Weil ich es kann. Da. Was wo waren wir denn? Was hatten wir denn eben? Arbeitsamt? Ja, genau. Was siehst du dich in fünf Jahren? Nee, stimmt gar nicht. Das, wir waren schon viel weiter. Ja. Bei deiner Fernsehkarriere da in dieser Show. Ach so, als Zuschauer. Meine Karriere als Zuschauer. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich werde mir das angucken. Ja. Bei YouTube dann, hoffe ich. Da kann ich ja dann so scheiß Kommentare zu schreiben. Kannst du gerne machen, ja. Aber bitte anonym. Ja, natürlich. Ja, wie sie es gehört. Und sich dann erstmal dann 2 Stunden aufregen, weil man gelöscht worden ist. Mit seinem scheiß Kommentar. Wird man da gelöscht? Ja, wenn du einen scheiß Kommentar machst. Echt? Kannst du gelöscht werden, ja. Da musst du aber schon richtig einen raushauen, ja, oder? Ja, klar. Also was da immer so an Kommentaren steht. Fiege Fotze, Adolf Hitler, Sieg Heil. Da kannst du alles schreiben, interessiert doch keinen, ne? Ja, ja, vielleicht bei euch, bei eurer Band. Aber wenn da einer ein bisschen hinterher ist, dann hält er seinen Stall sauber. Ja. Ja, wie sieht's denn eigentlich aus mit eurer Band? Ist halt doch eigentlich gar nicht so scheiße, also ist halt eigentlich eher gut. Ja, finde ich auch, ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich kann es immer nur wieder betonen. Die Motivation. Wir sind stinkend faul halt. Ja. Mach doch mal was mit. Ich habe ja jetzt schon den ersten Schritt getan, mich in die Arbeitslosigkeit begeben, damit ich da vollen Einsatz zeigen kann. Ja, genau. Das ist immer ein guter Weg. Aber der Rest spielt da nicht mit. Ach so, die sind alle so Workaholics oder was? Nee, wenn die nicht arbeiten gehen, dann fahren die in Urlaub oder so eine Scheiße. Ja, das ist ekelhaft. Es gibt viele Bands, die deshalb irgendwie nicht richtig. Der Holger hat dauernd irgendwelche Familienfeiern oder was weiß ich. Also. Ja. Zu wenig PET-Flaschen getrunken. Ja. Ja. Ja gut, man merkt aber auch, wenn man jetzt als Arbeitsloser geht, aber auch die Motivation, die hat ja dann von alleine auch weg. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel arbeitslos bist, da hast du auch viel Tagesfreizeit. Ich brauche immer Leute, mit denen ich auch mittags was machen kann. So, da können wir zum Beispiel irgendwas machen mittags. Ne? Oder was machst du da? Guckst du Barbara Salisch oder wie? Nee, kann ich. Ich habe ja kein Fernsehen. Also du hast gar kein Fernsehen? Nee. Arbeitslos sein und kein Fernseher haben, das ist mal also ganz schlechte Mischung eigentlich. Ich weiß. Die machen sich so eine Mühe, wunderschönes Programm zu erstellen für unser Eins. Dann kann ich auch das Buch von Natascha Kampusch empfehlen, ne? Dann hast du wenigstens irgendwas zu lesen. Nee, ich habe den Fernseher einfach, vor 2 Jahren weggeschmissen. Aber schön Rundfunkgebühren bezahlen, oder? Ja, kommst ja nicht drum rum. Ach so, bezahlst du. Ich bin irgendwie 180 in den Miesen bei denen. Also ich habe bis jetzt noch nichts bezahlt. Also irgendwann kriege ich dann wieder da irgendwie so ein Schreiben mit hier Kontofindung, Androhung oder sowas. Oder da. Ja, das kann auf dich zukommen, ja. Ja. Das sind die wird es auch wahrscheinlich. Ja, ja. Aber wenn man als Arbeitsloser, wenn man ALG 1 bekommt, ist man dann auch GZ-befreit? Nee. Erst als Harzer, ne? Ja, vielleicht, eventuell, ja. Aber als Harzer müsstest du eigentlich befreit sein. Wie, was? Als Hartz-IV-Empfänger? Es kann ich dir jetzt nicht unterschreiben, also das wüsste ich jetzt nicht. Es kann sein, ja. Das hat mir mal einer erzählt, doch. Ja. Das hat quasi Sozialhilfeempfänger, ja. Da musst du doch das eigentlich... Das hat mir mal einer erzählt, ja, aber ob das jetzt, das war irgendwie nachts am Lagerfeuer, also das war jetzt nicht verbindlich. Ja. Aber kommst ja nicht drum rum, das zu bezahlen. Das geht doch jetzt nach Haushalt, ne? Ja, genau. Wenn man ja nicht so Leute wie Markus Lanz damit bezahlen würde oder so, dann ging es ja noch, ne? Ja, oder den Sonntagsgottesdienst. Der ein Gottesdienst sonntags, der übertragen wird, kostet 100.000 Euro. Ja, weiß nicht. Doch, ist so. Kennst du KTV? KTV? KTV. Nee. Ich weiß nicht, was, ob das jetzt Katholiken-TV oder Kirchen-TV heißt oder keine Ahnung. Das kriegt man irgendwie über Satellit, kannst du das empfangen. Die haben auch eine Internetseite. Und da kommen den ganzen Tag nur so Predigten von irgend so total senilen, alten, halb verfallenen Pfaffen. Das ist oder so Kinderchöre so. Ja. Ja, wo so halt also ganz stimmt, dann ne? Steht dann ja. Da so ein Mann mit so 20 Kindern im Wald und die singen irgendwie irgendwas. Ja. Aber da war total geil. Wir hatten eine Sendung. Danach gingen sie in Snickers. Dann standen die alle im Wald Und dieser große Typ hat die dann da angeleitet, dass die Kleinen das singen. Und dann wollten die das irgendwie noch so instrumental begleiten, haben dann einen Jungen dahingestellt, der dann so getan hat, als wenn er Bass spielt. Ist ja so nichts Schlimmes. Das Geile war, der war auch erst 12 Jahre alt, hatte aber lange Haare und ein Slayer-T-Shirt an. Und das bei KTV. Das geht doch nicht, oder? Ich glaube noch von Hell Awaits oder so stand da drauf, keine Ahnung. Oder South of Heaven, ich weiß es nicht. Das war herrlich. Cool. Das hat mich tagelang, fand ich das, hat mich, ach, wunderbar. Ja, hat sich ja wieder gelohnt. Ja. Ne, ich kenne nur Gott-TV. Bibel-TV gibt es auch noch. Gibt auch noch, ja. Ja. Aber das ist da irgendwie verschlüsselt, keine Ahnung. Ja, nee, ich glaube, die ist nicht verschlüsselt. Auf jeden Fall habe ich mal gehört, dass die 10.000 Euro, also die leben nur von Spenden, ne, Bibel-TV. Und die müssen am Tag 10.000 Euro Spendeneinnahmen haben. Sonst geht der Sender Bach runter. Sonst können sie Insolvenz anmelden. Aber den gibt es ja immer noch seit über 20 Jahren. Also es gibt immer noch genug Idioten, die 10.000 Euro am Tag den spenden. Ja. Oder verschlungenen Wege irgendwie über Kirchensteuer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegen sie es hin. Weil das kostet ja alles Geld. Ne? Diese Ausstrahlung über Satellit und sowas und dass es eingespeist wird. Finde ich sehr, ja. Bist du noch in der Kirche oder bist du ausgetreten? Ich bin irgendwann mal ausgetreten, so mit, ja, als es dann anfing mit Arbeiten gehen. Ja, ich will ja auch immer austreten, aber ich vergesse es irgendwie. Immer. Ich weiß nicht. Ja, Halleluja, ne? Nicht schlecht. Also bist du ein richtiger Loser eigentlich, ne? Mhm. Ja, also, arbeitslos, in der Kirche. Ja, ey, du hast genügend Zeit, aus der Kirche auszutreten. Ja. Na gut, jetzt im Moment kann mir das ja eh egal sein. Ich kriege ja nicht dann mehr Arbeitslosengeld, wenn ich aus der Kirche austrete. Ja, oh Mann. Ja, aber die kriegen das Geld. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Jetzt habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Ja. Genau, wie mit dem beim Lidl einkaufen. Ja. Genau. Das ist so eine Psychonummer von dir, ja. Ja, genau. Ich bin voll der Moralist. Ja, so emotionale Erpressung und so ein Gedöns, alles und so. Alles dabei. Komplettes Programm. Jetzt spiel mal zur Strafe, nicht zur Übung, ein Lied von Glück umsonst. Das heißt Sinnlos. Und du bist auch nicht der Erste, der mir das unter die Nase reibt. Also tu nicht so gescheit. Du weißt es, es ist besser, also hörst du einfach weg. Fühle mich nicht mal bestätigt, nehme es einfach nur so hin. Und dann erzähle ich von ihr. Und später du auch noch von dir. Was alles so toll schön ist. Auch an mir. Oh, bitte, bitte nicht, denk ich beim Blick in dein Gesicht. Oh, bitte, bitte nein, lass es bloß nicht Liebe sein. Das kann ich jetzt nicht brauchen, würd mir lieber einen rauchen. Und einen trinken gehen, dann kommst du mit. Dann erzähle ich von mir und später du auch noch von dir, was alles so toll schön ist an dir und auch an mir. Das war ein Glück umsonst. Und der Thorsten von der Band, das ist gerade neben mir, der Sänger. Deine Gitarre ist ja da. Du kannst ja eigentlich auch irgendwie live irgendwie mal was von dir geben, so, ne? Nein, ist das nicht möglich? Kann ich natürlich nicht. Ja. Weil es sich ja dabei um ein elektrisch verstärktes Instrument handelt. Und dann? Außerdem fehlt eine der 6 Saiten. Und dann geht das nicht mehr. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass da eine fehlt? Doch, eine fehlt. Also. Die ist ja kaputt gegangen. Also die Seite. Beim bei diesem wilden Auftritt in Leiden. Ja. Aber wenn man sich bedenkt, wie ich die verloren habe. Also ich habe die ja nicht verloren, die lag auf der Theke die ganze Zeit. Ja, da wo sie hingehört. Und dann bin ich um 8 Uhr irgendwie pennen gegangen morgens und dann am nächsten Tag war sie weg. Ja. Hat die schon irgendwer mitgenommen. Ja, wahrscheinlich der Mike. Hat gedacht, den nehme ich lieber mal mit, bevor sie verloren geht. Die lag erst, also die haben mir dann nachmittags gesagt, ja, die ist jetzt hier wieder aufgetaucht, die lag 3 Räume weiter. Und dann haben da jetzt irgendwie seit März 2 Leute drauf aufgepasst. Aber ich habe vergessen, wie die heißen. Aber danke. Ja, und wie gesagt, das mit der Kirche austreten, das machst du die Woche noch, oder? Diese Woche weiß ich noch nicht. Ja. Nächste Woche liegt noch in der Zukunft, das kann man jetzt vorhersagen, ne? Man weiß nicht, wie das Wetter wird. Nächste Woche ist, so weit kann man doch heutzutage gar nicht mehr. Das geht gar nicht mehr. Also diese Woche ist aber schlecht. Ja? Ja. Aber nächste Woche vielleicht. Ja, vielleicht. Jetzt spiele ich ein Lied von Ersatzkopf. Ersatzkopf? Ja. Kenn ich nicht. Die habe ich sogar mal live bewundern dürfen. Und in Wiesbaden haben die gespielt. Und das Lied heißt Arbeitsamt Dosenpfand. Passt ja eigentlich ganz gut in die Sendung. Ja. Ja. Lass mal laufen, ne? Hier. Ja, kurz und schmerzlos. Ja. Und dass wir die Zeit hier nicht ganz sinnlos verbringen, können wir gleich nochmal ein Lied hinterher laufen lassen, ne? Zum Beispiel auch von Glück umsonst, oder? Oder sollen wir was von Stage Bottle spielen, von ihrer nagelneuen Platte Fair Enough? Ja, was von der nagelneuen Platte von Stage Bottles. Ja, Address Unknown heißt das Lied. We'll be right back. Das waren Stage Bottles. Nagelneue Platte ist draußen, mit, die heißt Fair Enough. Haben wir gerade gehört, das Lied Address Unknown. Und das war hier auch schon wieder Pogo Radio beim Modafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 13.11. war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast war der gutaussehende Kirchen Treue Thorsten. Danke, dass du da warst. Jo. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit zu quatschen. Ich habe bloß die Abmoderation jetzt schon vorweggenommen, dass ich die nicht vergesse. Weil es passiert mal ab und zu am Schluss. Ja. Ja. Wir werden hier noch ein paar Bierchen trinken, denke ich mal. Jo. Wir müssen ja morgen nicht so früh raus. Nee, wir haben ja Zeit, ne? Ja. Ja, aber du bist mit dem Auto da, fällt mir gerade ein. Ja, und? Ich muss ja nicht mit dem Auto zurück. Ach so. Ne? Ah, und wo steht's im Parkverbot? Nee, da unten auf der Ecke da. Also, ah, auf der Ecke, ja. Auf nicht der Ecke auf der ist Ecke, immer, ja, da, ja, ja, in der Ecke. Ah ja, in der Ecke, ne? Weißt du, 5 Meter Abstand bis zur Ecke, ne? Nee, mittendrin vor so einem... Ach so. Also ist schon... Also ist erlaubt, also ist nicht, ja, Anwohnerparken hier oder sowas. Ich gehe aber trotzdem knöcheln, weil ich schon seit 8 Monaten keinen TÜV mehr habe. Also. Ach so, ah ja. Kann es sein, dass du das alles magisch anziehst? Ja. Wie so ein Magnet? Hm. Ja, ich bin da irgendwie stinkend faul halt. Ah ja, wenn man es sich leisten kann, dann... Das kann ich eigentlich kann gar ich nicht, ne? Aber... Ja, ja. Ja, was... Ja, aber wenn man halt, du kannst doch, ja, du kannst ja. Ich könnte. Ja, du kannst ja. Es, ja, funktioniert ja. Also ich meine, du bist ja nicht irgendwie, du gehst ja dadurch nicht kaputt oder sowas. Es funktioniert ja und das machst du auch schon jahrelang wahrscheinlich. Das ist ja nicht erst seit gestern, oder? Was jetzt? Arbeitslos sein? Nee, oder nicht arbeitslos sein, nicht, sondern... Nichts bezahlen. Ja, oder einfach schleifen lassen. Ja. Ja. Oder? Ja, das stimmt. Ja, ne? Funktioniert ja eigentlich. Funktioniert, also das Konzept, ja, geht ja eigentlich auf. Du kannst auf, ja, die Schwerpunkte, ja, ja, selber setzen. Ja, ja, genau. Wo man sich da jetzt... Wo man sich reinknieten, wo, genau, nicht. Ja. Ja, wir spielen jetzt noch ein schönes Lied von der Band Glück umsonst. Das heißt KVB im Morgengrauen. Viel Spaß damit. Und das war wieder Pogo Radio. Tschüss. Bis nächste Woche. Scheibe in der Bahn klebt der Fettfleck und der